Langweilig, ne? Man müsste vielleicht was spielen. Na, was denn? Na, Kaufmannsladen, ja? Komm, wir spielen Kaufmannsladen. Langsam. Auf, du gehst da raus und kommst dann als Käufer und ich bin der Verkäufer. Das ist hier der Ladentisch. Und dann kaufst du was, ja? Dann kaufe ich was. Ja, ja, ja, ja, natürlich. Die Tür ist ja immer offen, was? Ja. Komm da jetzt rein, ja? Ja. Padim, padim. Guten Tag. Tag. Bitte schön, was darf's sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja. Da warst du nicht drauf vorbereitet. Mach mal was anderes. Ja, ja, du wirst gleich am Klingeln merken, es ist immer noch derselbe Laden. Ah ja. Palim, palim. Ja. Guten Tag, guten Tag. Bitte schön, was darf's sein? Ich hätte gern eine kleine Flasche Pommes frites. Eine kleine wird doch wohl möglich sein. Du kannst das nicht, pass mal auf. Du bist schlecht sortiert. Nee, nee, nee, nee. Jetzt bist du mal der Verkäufer, ich bin der Käufer. Ich zeig dir mal, wie man sowas spielt. Ja, du zeigst dir mal, wie man es macht. Ja, jetzt, pass auf, ich komm jetzt. Hallo? Ja. Also, Entschuldigung, die Klingel ist kaputt, was? Nee, die Tür war auf. Ach so, das ist was anderes. Ja. Palim, palim. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Ja, haben Sie denn eine Flasche mit? Heute sind wir auf einem Bauernhof. Ich bin der Bauer Lütjohann und ich rufe meinen Knecht hinein. Hey, Nerk! Ah, was ist? Du wolltest mich sprechen. Ja. Ich hau die Arbeit hin. Ich hau die Arbeit hin. Ich kündige. Du kündigst? Ja, ja, ja. Warum denn? Na, wegen der starken Anspruch. Wegen der starken Anspruch. Wegen dem Stress. Tja, ja, was denn für Stress? Na, ich muss wieder immer um die Hühner. Chef, Vorsagen gilt nicht. Ich muss immer um die Geflügel atmen können. Ja. Dann lasse ich die Hühner. Ah, ja, die Hühner morgens immer so steil. Ja. Da rufen immer. Kommt alle. Ja. Dann atmen wir es wieder. Ja. Bis auf Ei. Das wird möchte nicht. Ja, da sagen wir zu dem Mensch, geh rein.